Schritt C, Übung 20. Kurz vor den Wahlen wollten wir von unseren Mitbürgern hören, wie sie die politische Situation in Deutschland einschätzen und was sie wählen werden. Einige Stimmen haben wir für sie eingefangen. A. Also für mich ist es schon völlig klar. Ich werde auf jeden Fall die Grünen wählen. Das ist doch die einzige Partei, die sich wirklich für die Umwelt engagiert und sich eindeutig gegen die Atomkraft ausspricht. Außerdem steht bei ihnen der globale Frieden im Vordergrund. Und das ist für mich das Allerwichtigste.